Willkommen zu einer neuen Folge. Jetzt heißt es wieder Citius, Alitus, Fortius, also schneller, höher und stärker. Und außerdem nimmt uns Marc mit in die unendlichen Weiten des Weltalls. Also fast so wie beim Super Bowl. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Meisten Berlin Podcast. Irgendwas ist doch immer. Ich bin Stefan und man muss ehrlich sein, die Olympischen Spiele, die kosten Milliarden. Ein Döner in Mitte kostet mittlerweile ein Eigenheim, aber dieser Mann hier ist die einzige Aktie, die bei absolutem Nullwert immer noch Rendite in Form von Humor abwirft. Unbezahlbar, unverbesserlich und meistens unsportlich. Hallo René! Ja, hallo und herzlich willkommen da draußen. An den digitalen Empfangsgeräten, heute zur 183. Folge, an diesem wunderschönen 3. Februar 2026. Stefan, danke für die nette Begrüßung und Marc, jetzt kannst du mir eine Begrüßung entgegenwerfen. Schön, dass du wieder mit dabei bist und hallo. Hallo Unbekannter Nummer 1 und Unbekannter Nummer 2. So viel zum Thema. Wer bist du denn? Wir kennen uns eigentlich viel zu wenig. Und ja, lieber René, lieber Stefan, schön, dass wir heute wieder zu dreit sind. Und an euch da draußen kann ich nur sagen, herzlich willkommen bei Teilen, Liken, Abonnieren. Ja, uns ist so gut gekommen, dass es wahnsinnig viele Leute gibt, die uns hören, aber noch nicht abonniert haben. Das ist natürlich so ein bisschen schade, denn auch wir haben Ambitionen. Und es gibt nur eine Richtung. Reich und schön in 5 Minuten. Und ihr könnt uns dabei helfen. Und deswegen sagen wir, ihr kriegt auch was dafür. Nämlich begrüßen wir euch ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Biete Unterhaltung, Suche Zuhörer. Wir haben wieder jede Menge Sendung vor der Brust. Und deswegen geht es jetzt auch gleich mit dem neuen Rubrik heißt das Wort. Damit geht es jetzt los. Wir prosten uns zu. Bei mir ist es heute ein Sprudelwasser mit Holunder-Sirup geschwängert. Stefan, bei dir ist es offensichtlich ein Tee. Ja, mein Lieblingstee, der hieß nochmal Fenchel, Anis, Kümmel. Ach, den magst du wirklich? Ich mag den auch. Ja, ich weiß. Das für mich übersetzt heißt es Ba, Ba und Ba. Ja. Bäh. Und René sitzt auf dem Trockenen, habe ich das gehört. Ich sitze auf dem Trockenen, genau. Ah, Mister, ich pinkel nur, wenn ich will. Aber es ist ja absolut ich wollte richtig. Ich wollte erst, aber nicht schon wieder, deswegen habe ich es heute mal sein lassen. Ja. Prost, liebe Zuhörer, und auf eine tolle Sendung natürlich. So, mal gucken, was wir dazu beitragen können, wir drei. Deswegen frage ich einfach mal René, wir haben uns ja schon wieder 2 Wochen ungefähr nicht gehört. Was ist in der Zeit dir alles passiert? Ich hoffe, die Knochen sind heil geblieben, weil man munkelt, draußen wäre es nach wie vor, wie heißt es, G.Latt. Auch glatt genannt. Ja, das wäre eine eher unspektakuläre Geschichte, auch wenn der Körpereinsatz spektakulär war. Deswegen nur ganz kurz, ich bin dem ganz knapp entkommen, mit 2 fetten Einkaufstüten in der Hand. Ungünstig aufgetreten, der eine Fuß ging hoch, aber die Tüten waren so schwer, dass das Gegengewicht da war und ich mich in eleganter Weise völlig unberührt sein konnte davon. Aber er hat in der letzten Woche schon oder beim letzten Mal, nicht in der letzten Woche, angekündigt, dass ich zu einem Event gehe, The Jury Experience. Wir erinnern uns alle, eine Gerichtsverhandlung, vorgespielt in einem Kino in der Schönhauser Allee, um genau zu sein, im Kolosseum Filmtheater. Und was soll ich sagen? 45 € pro Nase, voller Kinosaal. Und man war mit dem Handy mit dabei als Geschworener, musste vorher auch diesen üblichen Schwur abgeben, was ich sehr witzig fand, wenn der ganze Kinosaal aufsteht und dem Richter nachspricht. Mhm. Das war schon ganz cool. Ja, und die Vorführung an sich war auch sehr unterhaltsam. Also 3 Tische, Staatsanwalt, Richter und Verteidigung. Und zwischendrin, wie gesagt, hieß es dann immer so, liebe Geschworene, wir haben ja offenbar noch einen Zeugen. Wollen wir noch einen Zeugen hören oder wollen wir lieber das Beweisstück angucken, abstimmen? Dann konntest du mit dem Handy abstimmen und dann... Interaktiver Gerichtssaal. Interaktiver Gerichtssaal, ja. Besser als ein richtiger Gerichtssaal. wir hatten es ja, und du bist ja sofort bei einer Auktion gelandet, also auch bei so einer richtigen Gerichtsverhandlung kann man ja teilhaben. Ja, nee, aber so war erstmal gut. Entschuldigung, wie hieß die Veranstaltung? The Jury Experience. Ah. Müsst ihr mal gucken, ist bei, hat leider keine eigene Webseite, aber bei Eventim findet man das. Und da gibt es verschiedene Fälle. Ich war, bei mir ging es um einen Schmuckdiebstahl zum Nachteil einer Influencerin und zum vermeintlichen Vorteil des Ex-Mitarbeiters und Chauffeurs. Ja, und zum Schluss konnte man abstimmen. Ich glaube, ich habe eindeutig für schuldig gestimmt. Das Spiel war ein bisschen so hingedreht, das Opfer war sehr arrogant und deswegen die Sympathien auf der Seite des Täters, würde ich mal sagen. Aber die klaren Fakten standen für mich anders da, haben 80% der Leute aber komplett anders gesehen. Der vermeintlich Schuldige hat den Gerichtssaal als freier Mann verlassen und der Richter beendete die Verhandlung nur mit den Worten: mit dieser Entscheidung müssen Sie jetzt leben. Und das hat er nicht gemeint, weil er die Wahrheit wusste, was auch immer die Wahrheit gewesen ist, sondern das fand ich sehr gut. Das war so der moralische Abschluss, weil so ist es ja immer im Leben, ne? Wir wissen manchmal die Wahrheit gar nicht und müssen dann mit unseren Entscheidungen, die wir basierend auf unseren Informationen treffen, müssen wir leben. Fand ich gut. Krass. Aber bedeutet oder heißt das im Umkehrschluss, das erklärt vielleicht, warum manche Gerichtsurteile, die man so in der realen Welt sieht, für einen auch vielleicht unverständlich sind? Voll. Also ich kann an der Stelle immer wieder nur das Buch empfehlen, Gerechtigkeit von Sandler, glaube ich. Es gibt mehrere, also das dickere von beiden. Und sehr interessantes Buch, was sich mit dem Thema über 600 Seiten, glaube ich, beschäftigt. Und ansonsten, ich gucke gerade mal parallel, die Serie Schuld von Ferdinand von Schirach in der Mediathek. Ich weiß nicht, ob sie noch läuft. Ja. Eventuell auch auf Netflix, müsst ihr mal gucken, wer streamt es. Ne? Das ist ja eine sehr gute Webseite, um das zu überprüfen. Glaube ich, ja. Schuld. Ist nämlich genau dasselbe Ding. Auch wenn ihr gerne lest, dann holt euch das Buch von Schirach. Das heißt auch Schuld. Und da sind so ein paar Fälle aufgezeigt, wo man sagen würde, ja, der ist zwar schuldig, aber eigentlich dürfte man den nicht bestrafen. Und da wird dann dieses Thema mal aufgewickelt, quasi, warum das mit der Schuld so eine schwierige Sache ist. Und Frage noch dazu, also du sagst jetzt, das ist natürlich dann eine Abstimmung aus dem Publikum, ne? Als Chef quasi. Genau, du würdest jetzt nochmal da hingehen und es würde vielleicht exakt derselbe Fall verhandelt werden, könnte das Urteil ganz anders aussehen. Ja, das ist krass. Genau. Auch die, also es gibt eine Stelle, an der die Story so auch ein bisschen splittet. Wie gesagt, da gibt es die Option, sich ein Beweismittel anzugucken oder eben noch einen Zeugen zu hören. Und interessant fand ich, als wir den Kinosaal nach anderthalb Stunden ungefähr verlassen haben, blieben Leute tatsächlich sitzen und haben über Kino, über Bankreihen hinweg miteinander darüber dann noch diskutiert. Ne? Und auch beim Rausgehen die Leute, du wurdest auch angehalten, vor deiner Abstimmung auch mit deinen um dich rumsitzenden Leuten so ein bisschen dich auszutauschen. Cool. Und das hat einige, da fing nämlich wirklich manch an zu spekulieren, was wäre gewesen, wenn wir den Zeugen gesehen hätten, vielleicht hätten wir dann was anderes erfahren. Und das fand ich schon ganz gut. Vor etlichen Monaten gab es sowas mal als Experiment im öffentlich-rechtlichen Fernsehen auch. Tarantino und ich sowas auch mal verfolgt. Hast du einen Namen oder so? Nein. Ich bin diesbezüglich ja unvorbereitet. Ich wusste ja nicht, dass das Thema hier auch weiter ankommt. Das ist natürlich etwas, was man noch mal recherchieren kann. Hätte sein können, dass dir irgendwie im Kopf geblieben ist. Genau. Falls Marc das findet, verlinken wir es natürlich in den Shownotes, selbstverständlich. Guter Tipp, ne? Ja, aber finde ich cool, habe ich mir gerade mal notiert. Vielleicht würde ich das auch mal in Angriff nehmen. War ein kleiner oder großer Kinosaal? War ein großer Kinosaal. Ach, cool. Und die günstigsten Karten, wie gesagt, möchte meinen, wir hatten die günstigsten. Mehr als 40 Euro. Hältst du es für gerechtfertigt? Preis kann man mal gemacht haben, würde ich aber jetzt bei dem Preis nicht öfter machen. Okay. War okay. Mhm. Wenn man mit einem Menschen hingeht, dem man das wert ist, nee, der einem das wert ist, so rum, dann, wenn ihr euch einladen lasst, dann geht mit einem Menschen, dem euch das wert ist. Den ihr das wert seid, so rum. René hat es ja mit Mathe und Deutsch so ein bisschen, aber jetzt ist Marc dran, ja. Ja. Ja, nur weil René sagt, ja, naja, nochmal wollte ich es vielleicht nicht machen wegen des Preises und so, man muss überlegen, ob einem das wert ist. Ich habe eine Anfrage gekriegt von einem guten Freund von mir, hat gesagt, du pass auf, ich mach das jetzt schon zum vierten Mal mit und zwar gibt es da eine Veranstaltung, da gehst du hin und dann lernst du da grillen. Da wird dann bestes Fleisch aufs Feuer geworfen oder in den Smoker verbannt und weiß nicht, was sie da alles machen. Na, jedenfalls fährst du da hin und bleibst doch über Nacht dort. Kannst dann dort irgendwie mit deinem Camper oder deinem Zelt irgendwie da hinkommen, kannst da campen über Nacht. Kannst doch dich anmelden, morgens um 4 zum die Rippchen dann irgendwie nochmal vorbereiten oder umdrehen etc., weil das Fleisch, das bleibt ja da stundenlang irgendwie im Feuer oder im Ofen. Na, jedenfalls wurde ich gefragt, ob ich da würde mitmachen wollen. Da wäre also auch noch ein Teil seiner Verwandtschaft irgendwie mit dabei und gute Freunde und Bekannte, die ich auch teilweise kenne. Aber ich habe dann doch, ob des nicht unerheblichen Preises, habe ich gesagt, nee, das ist es mir dann irgendwie, das steht nicht im Verhältnis. Also die ganze Schose ist sehr interessant, weil du hast natürlich, wie gesagt, viele, viele tolle Leute, die du kennst, bist also gut unterhalten. Speis und Trank ist quasi im Preis mit drin. Wie gesagt, da bestes ausgesuchtes Fleisch und du lernst natürlich auch jede Menge. Jetzt muss jeder für sich selbst wissen, ist ihm das die nicht unerhebliche Summe von 250 Euro wert pro Person? Ui, ja, schon ordentlich. Das ist dann schon mal so ein Stiefel, weil ich auch so überlegt habe, jetzt mal so rein vom Warenwert her gesehen. Selbst wenn ich dann Hulli abziehe, wir werden nie in die Verlegenheit kommen, innerhalb von 2 Tagen irgendwie 150 Euro zu vernaschen. Und man lernt noch was dabei, habe ich gesagt, aber wie gesagt, für mich ist es dann, also ich würde da nicht so viel rausziehen können. Wobei ich mittlerweile auch der Meinung bin, Erlebnis lässt sich ja schwer in Geld wiegen, ne? Genauso wie Schuld sich nicht schwer messen lässt, aber Erlebnis lässt sich auch schwer wiegen und da steckt manchmal mehr drin, als man so denkt. Also wenn ich jetzt irgendwo essen gehe, dann denke ich manchmal auch, okay, das drumherum, ne, mit wem du da hingehst und so, das rechne ich dann schon gedanklich immer ein bisschen mit rein. Ich habe mir die Entscheidung auch nicht leicht gemacht. Ich habe also wirklich mir eine Woche Bedenkzeit erbeten und habe dann erst am 6. Tag dann gesagt, nee, ich mach's dann doch nicht. Ja. Ja, es gibt schon trotzdem so einen Schmerzpunkt, ne, bei der Geldhöhe, wo man dann sagt, ne. Ja, aber letztendlich, wie René vorhin gesagt hat, es gibt halt Events, wo man sagt, das muss man einmal erlebt haben und dann ist aber auch gut, ne? Aber ich finde in dem Fall pflichte ich da bei, das wäre mir auch nichts. Aber ich bin auch nicht der Griller. Jetzt ist ja die Frage, was ist Marc für einer? Ich bin auch nicht der Griller. Ihr wisst ja, Garten, Garten, Garten. Wir freuen uns schon, wenn die Saison wieder losgeht. Und wir haben auch noch keinen Grill. Also letztes Jahr haben wir uns einen elektrischen Kontaktgrill aus der Küche einfach entnommen und kannst ja mitnehmen, wenn das gut kann. Lachen wir aus. Ja. Die werfen ihn raus. Und wir spielen natürlich mit dem Gedanken, uns irgendwie einen richtigen Grill dann irgendwie mal hinzustellen. Das ist einfach standesgemäß. Wir sind auch nicht so die Mörderfleischesser, ja. Da ist man so, so langsam rausgewachsen. Mörder und Fleisch in einem Satz, ich fasse es ja nicht. Ja, wir killen lieber Halloumi-Käse und artverwandte Katastrophen. Und da wird auch jede Menge Gemüse vernichtet. Vernascht. Und schlussendlich dann auch vernascht, ja, ja. Okay. Was ich mal sagen wollte, Erlebnisse, die man einfach mal mitgemacht haben muss, da würde ich dann gleich anschließen, wenn René nicht noch etwas... Bitte, bitte. Okay, meine letzten 2 Wochen waren mitunter geprägt auch von der Distant Worlds 3 Tour bei meinem Distant Worlds 3, genau, Elite Dangerous, was ist das? Die alte Milchstraßensimulation. ich will euch da gar nicht so sehr mit langweilen, aber es war schon etwas Besonderes. Also sind, was ich... Warte mal, wir müssen die Hörer kurz abholen. Müssen wir? Wir wechseln jetzt flüssig in die Kategorie Marc zockt. So, jetzt kannst du weiter erzählen. Marc zockt, genau. Also, ich spiele gerne ein Weltraumspiel. Das ist, wie gesagt, eine Simulation der Milchstraße. Das ist komplett offene World. Man kann da machen, was man will. Man fliegt meistens mit seinem Raumschiff irgendwie von A nach B. Man kann gegen Piraten kämpfen. Man kann Asteroidenbergbau betreiben. Man kann auf Planeten landen. Man kann aus dem Raumschiff raus in einen Buggy umsteigen, damit über die Planetenoberfläche jagen. Oder man kann sogar zu Fuß unterwegs sein, etc. Man kann Freunde und Bekannte treffen, direkt im Spiel, ist also Multiplayer-fähig. Du hast uns ja schon überzeugt. Naja, ganz genau. Aber ihr habt gesagt, wir sollen die Leute abholen. Ich versuch's auch ganz kurz zu machen. Jedenfalls, also, die Distant Worlds 3 ist ein der größten spielergesteuerten und organisierten Ereignisse in einem Online-Spiel, was es jemals gegeben hat. Das ist schon die dritte Inkarnation, die erste war 2016. Dann gab es 2018 nochmal die zweite und jetzt nach vielen, vielen Jahren hat man sich überlegt, okay, man macht das jetzt mal wieder, weil sich das Spiel auch weiterentwickelt hat. Na, jedenfalls zwischen 7.000 und 8.000 Leute weltweit machen da mit. Das ist auch gut durchorganisiert von Leuten. Wir müssen nochmal betonen, die machen online mit, ne? Ja. Ein reines Online-Spiel. Also ohne Internet geht da gar nichts. Ist ja heute so. Na, jedenfalls... das ist wirklich so ein Erlebnis once in a lifetime, mit so vielen Leuten da an einem Strang zu ziehen. Die Organisatoren denken sich auch immer wieder neue Sachen aus, so Spiele im Spiel, was man machen kann, etc. Und es begann damit, dass sie gesagt haben, pass auf, wir treffen uns an dem und dem Tag, an dem und dem System. Und da kommt ihr dann bitte hin, da haben wir so, wenn ihr so wollt, so Flugzeugträger, so Carrier vorbereitet. Da könnt ihr mit euren kleinen Raumschiffen irgendwie andocken und dann fliegen wir euch in eine weit entfernte Region der Milchstraße, wo ihr normalerweise sehr lang für brauchen würdet, um dorthin zu kommen. Und dann laden wir euch da quasi wieder aus und dann könnt ihr da ein paar Spielchen machen. Und dann könnt ihr wieder zurück zu den Carriern, wenn euer Raumschiff dann darunter gelitten hat, dann könnt ihr es da auftanken und reparieren und dann geht es dann weiter nächste Woche. So, René hat hier schon eine Frage. Ja, ich muss das ganz kurz mal setzen lassen, warte. Verrückt. Und das ist nur die Spitze des Eisbären. So, pass auf, jetzt ist etwas bei passiert. Wenn so viele Leute gleichzeitig bei so einem Spiel online sind, weil wie gesagt, es war eine konzertierte Aktion. Also tausende von Leuten wollten an dem Tag dann eben damit dran teilnehmen. Also es hieß, jetzt beginnt diese ganze Geschichte. Und da sind die Server dann ein bisschen drüber zusammengebrochen. Oder was gesagt, man hat immer so verschiedene Instanzen im Spiel. Und das heißt, man sieht nicht alle Spieler, die da sind, sondern immer nur so ein paar, ja, die in derselben Instanz sind. Da ist meine... Ist das sowas wie Paralleluniversum? Nein. Das ist ein völlig falscher Begriff. Also es ist dasselbe Spiel und du bist quasi auch im selben Raum und auch zur selben Zeit, nur du kannst dich dann eben nicht sehen, weil der Computer auf der Seite des Spiels, die Server, die können nicht so viele Spieler gleichzeitig in einer sogenannten Instanz irgendwie halten. Ja gut, technisch Instanz, aber für mich klingt das wie ein Paralleluniversum. Selbe Welt, selber Ort, andere Dimensionen. Ja, es ist aber viel zu technisch. Also damit würde ich jeden niemanden langweilen wollen. Okay. Also, der Punkt war, wir haben natürlich gleich irgendwelchen Blödsinn gemacht. Das heißt, wir sind aus unserem Raumschiff ausgestiegen, sind in der Gegend rumgelaufen und dann war da ein Raumschiff, weil wir selber seit Monaten da irgendwie nicht mehr gespielt haben. Und da hat der Hersteller... hat ein neues Raumschiff irgendwie rausgebracht. Und wir so, oh, das kennen wir noch gar nicht. Da gehen wir jetzt mal hin, das gucken wir uns mal an. So, dann sind wir da aufgeklettert aufs Raumschiff. Und dann waren wir direkt ganz vorne am Cockpit und haben von außen sozusagen reingeguckt. Ja, aber der Spieler, der in dem Raumschiff selber drin saß, der hatte irgendwie andere Pläne, hat uns irgendwie ignoriert. Wir waren in einer anderen Instanz, keine Ahnung. Jedenfalls, er startete sein Raumschiff. Und das bedeutete für das Spiel, oh, wenn da jemand auf dem Raumschiff jetzt steht, dann stirbt er dabei. So, was an sich normalerweise nicht so schlimm ist, ja, weil du kannst dann quasi das nächste Leben im Spiel und musst dann im Orbit über dem Planeten, wo du gerade warst, mit deinem Raumschiff erwachst du wieder zum Leben und dann kannst du wieder zurückfliegen und dann kannst du da weitermachen auf dem Planeten, von wo aus wir gestartet haben. Das Problem war bloß, dass mein alter Elite-Kumpel, dass der zuvor in einer sogenannten No-Fire-Zone, also dort, wo man seine Waffen nicht abfeuern kann, hat er eben, weil wir seit Monaten nicht gespielt haben und wir gerade in dem Buggy waren, er so, sag mal, wie war denn nochmal genau die Konfiguration an meinem Joystick, um die Waffen abzufeuern? Hat einfach mal draufgeklickt und es macht er ran, ran, ran, ran, ran. Und dann hat das Spiel gesagt, du darfst jetzt hier nicht, du kriegst eine Fine. Also es ist so sowas wie so eine Strafe, so eine Ordnungswidrigkeit von, was weiß ich, so 200 Ingame-Kredits. So, und die ist eigentlich schnell bezahlt, weil wir sind alle Milliardäre, ja, in dem Spiel, also einige von uns zumindest. Das wäre nicht das Problem gewesen. Nur, das Ding war, dass die Tatsache, dass er starb, hat dem Spiel gesagt, Moment, wenn der jetzt hier irgendwo wieder zum Leben erwachen will, dann muss das, weil eine Strafe, also eine Belohnung auf seinen Kopf ausgesetzt ist, weil er seine Strafe noch nicht bezahlt hat, dann muss er jetzt in ein Gefängnis. Und dieses Gefängnis befand sich dann dummerweise etliche Lichtjahre entfernt und er konnte also an dem Massenstart dieser Distant Worlds 3 Tour konnte er nicht teilnehmen. So, das war das erste Ding. Das zweite Ding war, ein paar Tage später, bei ihm hatte sich das alles wieder eingerenkt, weil man musste von dort aus dann zum anderen System fliegen, um wie gesagt zu diesen Flugzeugträgern zu kommen. Und er hatte das irgendwie alles schon gemacht. Und ich hatte aber keine Zeit, teilweise auch keinen Bock. Machen wir uns diesbezüglich mal nichts vor. Na, jedenfalls hieß es dann, ja, du pass auf, du musst jetzt mal da mal so langsam hinkommen, weil der will jetzt starten. So, und dann komme ich jetzt in dem System an, habe mich also da beeilt. Ich musste mal so von einem Sternsystem zum nächsten springen. Und dann irgendwann war ich in dem Zielsystem angekommen und er so, oh, jetzt hast du mich gerade um 10 Sekunden verpasst. Der große Flugzeugträger ist jetzt weggesprungen. Und dieses deutlich größere Schiff kann deutlich weiter springen als mein kleines Raumschiff. Also während der einen Sprung machte, musste ich zwischen 10 und 20 Sprünge machen, was dann immer so eine knappe, also so, sagen wir mal eine Viertelstunde gedauert hat. Problem war, was wir zu dem Zeitpunkt auch nicht wussten, war, dass die Organisatoren des Spiels nicht so geplant hatten, dass dieser Flugzeugträger nur einen Sprung macht, sondern der hat einen Sprung gemacht. Und dann braucht er genau eine Viertelstunde, um seine Triebwerke wieder aufzuladen, um den nächsten Sprung zu machen. Und dann bin ich dreimal hinterher gesprungen und habe jedes Mal um wenige Sekunden diesen Flugzeugträger verpasst. Und was ich nach einer Dreiviertelstunde habe ich dann gesagt, das ist mir jetzt zu blöd, wird noch zu spät abends, ich will jetzt pennen gehen. Dann sollen die Penner doch hinfliegen, wo sie lustig sind. Irgendwo werden sie dann irgendwann mal rauskommen. Und dann sagst du mir Bescheid, wo die gerade da sind. Und dann fliege ich da hinterher. Marc, ja. Es klingt, als wäre es wirklich passiert. Ja. Ja, ist es auch. Wir glauben dir es. Ja, ich habe so ein bisschen Enterprise mit im Kopf. Aber war jetzt mehr Pre-Event-Anteil oder hast du tatsächlich auch noch dran teilgenommen? Ja, ich habe noch dran teilgenommen. Also meine Geschichte ist auch noch nicht ganz vorbei, weil es hat sich dann herausgestellt, dass diese Flugzeugträger eine unglaubliche Entfernung von 38.000 Lichtjahren zurückgelegt haben. Also das war die Entfernung von meiner bekannten Position zu der schlussendlichen Position, wo sich dann die Flugzeugträger alle wieder getroffen haben. Und das ist eine Entfernung, da brauchst du mit einem normalen Raumschiff unter normalen Bedingungen, brauchst du da Wochen, bis du da wieder hinkommst. Aber zum Glück habe ich ein gut ausgestattetes Raumschiff und habe dann den sogenannten Neutron Superhighway benutzt. Jetzt wird es sehr spielspezifisch. Nur so viel, ich habe es geschafft, innerhalb von 3 Tagen mit einem Spezialantrieb oder Spezialtreibstoff, den man nur an Neutronensternen einsammeln kann, meine Sprungtriebwerke zu überladen, sodass ich immer deutlich weiter springen konnte als üblich. Und so habe ich es dann geschafft in, 6 Stunden Realzeit. Also innerhalb von 6 Stunden, das, was ich an 3 Tagen A2 Stunden dann absolviert habe, habe ich es dann geschafft, 237 Sprünge auszuführen, um dann tatsächlich bei diesem Zielsystem anzukommen und bin jetzt auch auf so einem Flugzeugträger. Aber das war hart, weil das war dann schon teilweise nicht mehr nur Spaß, es war dann schon richtig Arbeit. Weil wenn du so an einem Tag 80 Sprünge machst, dann hast du danach auf gar nichts mehr Bock, was das Spiel angeht. Das ist dann wirklich ein bisschen monoton. Wenngleich es auch ein bisschen spannend war, weil erstens, ich habe das so in der Form noch nie gemacht und das ist für das Raumschiff auch nicht ungefährlich. Aber wie gesagt, man überlastet seinen Sprungantrieb und das macht man fast ständig. Man muss alle paar Sprünge, muss man dann ein bestimmtes Gerät, was man hoffentlich auch dabei hat, bemühen, um seinen Sprungantrieb wieder zu reparieren, weil ansonsten fliegt er dir um die Ohren. Ihr seht schon, das wahre Leben könnte nicht spannender sein. Ja. Also erstmal vielen Dank, Marc, bis hierhin. Kurzes Wort an unsere Zuhörer. Ja. Seid ihr noch da? Das hat jetzt bestimmt eine Menge Erklärungsbedarf erzeugt. Ich sag mal so, wenn ihr gerade Marks glänzenden Augen gesehen hättet, dann würdet ihr sagen, ist doch scheißegal, Hauptsache er hat Spaß gehabt. Eben. So nämlich. Ja. Ich habe auch versucht, das möglichst kurz zu halten und möglichst allgemein verständlich. Ich hoffe, das ist mir gelungen. Das ist dir gelungen, wollte ich gerade sagen. Absolut, ja. Es zeigt einmal mehr, wie verrückt diese digitale Welt ist und wie viel weniger wir diese reale Welt eigentlich noch benötigen. So ist das. Da bin ich völlig bei dir. Diese Realität, wie die Leute mal dazu sagen, wer braucht das schon? Das ist das schon, ja. Ich glaube, Stefan braucht es nicht. Der hätte bestimmt 2 Wochen lang in der Realität verbracht. Ja, aber ich wollte Marc noch abschließend fragen. Also du bist jetzt auf dem Flugzeugträger und jetzt geht es noch weiter? Oder wie? Ja, die Distant Worlds geht immer ein paar Monate. Ah, okay. Also brauchen wir dich gar nicht anrufen die nächsten Wochen. Verstehe nicht. Ich dachte, das war so ein einmaliges Event jetzt. Das ist ein Online-Spiel, was das nicht endet. Das ist ein Online-Spiel und diese Distant Worlds-Touren, die gehen immer ein paar Monate. Also die Distant World 1, die fingen damit an, dass sie gesagt haben, du pass auf, wir wollen mal gemeinsam mit ein paar anderen Spielern, wollen wir mal die gesamte Milchstraße durchqueren. So sind so 70.000, 80.000 Lichtjahre in die eine Richtung und dann wieder zurück. Und da waren wir ein paar Monate unterwegs. Gerade mit der Technologie unserer Raumschiffe von vor 12 Jahren. Seid ihr nicht... Du gehst ja auch noch arbeiten nebenbei. Ja. Aber du setzt dich dann, also man ist dann ein paar Monate lang unterwegs, so indem man eine Stunde abends mal am Rechner sitzt. So ist das. Ah ja, okay. Das klingt aber wiederum sehr realitätsnah. Also auch sehr menschenfreundlich oder realweltfreundlich. Es ist vor allen Dingen deswegen so menschenfreundlich, die ganze Idee dahinter, weil du nicht nur mit computergenerierten Piloten irgendwie zu tun hast, sondern die ganze Zeit nur mit realen Menschen, Personen, die du ständig denn da irgendwo triffst auf der Route. Mit richtigen Menschen? Ja, from all over the world. Nur mit richtigen Menschen zu tun. Eigentlich ist so die einzige Möglichkeit, mit richtigen Menschen zu tun zu haben, ist doch arbeiten zu gehen, oder? Oder unsere Podcast-Aufzeichnung. Das ist Therapie. Ach so, ja. Also das ist diese Zusatzputz. Zum letzten Mal, das heißt Menschen. Therapie. Ach ja. Ich werde es mir notieren, Marc. Aber kommen wir doch zurück zu Stefan. Also, zu mir, ja. Genau, also René hat ja schon angedeutet, auch wir interessieren uns für deine letzten 2 Wochen. Ich würde natürlich auch dort quasi die Rubrik aufmachen und dich fragen, was war denn dein Lieblingskuchen, den du gegessen hast in den letzten 2 Wochen? Mein Lieblingskuchen war natürlich der Standard-Rührkuchen aus dem Supermarkt zum Kaffee. Kann ich nur empfehlen. Warte mal, setzt du dich wirklich hin und trinkst Kaffee und Kuchen? Wenn ich Zeit habe, na klar, Kaffeemahlzeit. Schon immer. Okay. Machst du das unter der Woche, wenn du arbeiten musst? Oder? Nein, wenn ich arbeite, nicht. Aber wenn ich zum Beispiel im Homeoffice bin, kann ich das ja machen. Ja. No? Nein, ich nehme immer meinen 15 Uhr Kaffee, aber ohne Kuchen. Im Büro mache ich das auch, genau. Nee, aber das ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Ne? Aber schön, dass ihr fragt, wie meine letzten 2 Wochen waren. Ja, ja. Handball hier, Handball da, Volleyball dort, Eiskunstlauf, Skispringen, Biathlon. Volleyball hat ein bisschen Handball überschnitten. Sie sind Vize-Europameister. Gesundheit. So gegen einen sehr starken Gegner, Dänemark, muss man ja auch sagen. Ne? Es war schon mit einem deutlichen Punkteunterschied, Toreunterschied, mit dem wir verloren haben. Also 7 Tore Rückstand, das ist dann schon nicht unerheblich. Das sind gerade nicht die Olympischen Spiele? Da kommen wir auch noch so. Super Übergang. Ich wollte nicht vorgreifen. Nein, alles gut. Und Australian Open waren ja auch noch das erste große Grand Slam Turnier. Alexander Zverev. Aber ich liebe das. Gerade so die Endspiele dann sind ja eine richtige Top-Spiele. Und das konnte ich dieses Jahr auch ein bisschen verfolgen. Aber darum das geht's. Ganze hin und her würde mich verrückt machen. Ja, ne? Man muss dann irgendwann den Kopf wieder festhalten. Ich kenn's ja, wir kennen es ja wahrscheinlich noch aus der Sat.1-Zeit mit Boris Becker. Ach so, nee. Tennis. Also ich glaube, Tennis lief immer auf Sat.1. Keine Ahnung. Das kann ich mir nicht mehr erinnern. Ne? Gut, auf jeden Fall lief es im Fernsehen und ich glaube, mittlerweile ist er so ein Randsport geworden. Ja, die Zeiten haben sich geändert, logisch. Ja. Ne? Aber wir wollten ja kurz über den Winter reden. Marc hatte ja vorhin auch schon an René die Frage gestellt und ich muss sagen, ja, wir sind knapp einer Katastrophe entkommen. Ja. Ich kenne ganz viele, die sich Schulter, Knie, Arme geprellt haben, weil sie hingeklatscht sind. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich war ziemlich überrascht, wie glatt Berlin war. Ne? Und dann schnips, auf einmal habe ich das Gefühl, seit gestern kommen die ganzen Räumfahrzeuge und plötzlich hat man auch wieder freie Wege zwischen den Eisflächen. Zwischen den Eisflächen ist auch eine wunderbare Formulierung. Ja. Aber du, so überrascht wie wir, sind auch die ganzen Hausbesitzer. Die wussten gar nicht, wie ihnen geschieht. Wo kriegen wir denn jetzt auf einmal Räumfahrzeuge her? Wie schaffen wir denn jetzt so ratzifatzi die Gehwege wieder freizuschippen? Genau. Ja, und dann natürlich schaffen die nicht. Die Diskussion um das Tausalz, also naja, man versteht es einfach nicht. Ne? So ist das. Aber ich verstehe das schon sehr gut. Du verstehst, ja, klar. Ich verstehe das wunderbar. Jetzt die hätten genau gerne was Thema gemacht gegen die Glätte, aber die hatten einfach keinen Bock. Ja, so ist es. Ne? Na, die keinen Bock hatten, die sitzen ja woanders. Aber ich möchte nicht haten und deswegen ziehe ich meine Aussage zurück. Warum nicht? Wofür machen wir denn diesen Podcast? Ja, eben. Ne? Also spektakulär fand ich aber vor einer Woche dieses Blitzeis. Mhm. Mit richtig fetten Eisschichten. Also das war doch richtig geil, oder? Was man da für Fotos gesehen hat. Ich glaube, mein Auto hat jetzt noch teilweise so einen Panzer an Eis drauf. Es ist irre. Das kriegst du gar nicht ab. Ist echt krank. Aber das cooles Naturschauspiel, alles, oder? Wir hatten es am Fenster. Da war ich sehr überrascht. Also unser Fenster so Eiszapfen, war zugeeist. Am Fensterbrett. Nee, die Scheibe war zugeeist, wie man das echt vom Auto kennt. Okay. Da war ich sehr überrascht. Richtig Eisschicht drauf. Da war Eis dir nicht, oder? Ja, na, zumindest nicht außerhalb unserer Wohnung. Aber naja, aber wenn man von innen heizt, das reicht doch. Ja. Naja, unsere Fenster sind gut isoliert. Das ist doch in beide Richtungen. Das ist wie mit dem Auto. Ja. Also gerade hier in Neukölln, da steigen die Leute ein, machen sie so ein kleines Guckloch in die Windschutzscheibe, der wird ins Auto reingesetzt, weil man ist ja zu geizig für eine Standheizung. Ja. Weil dann, so macht man es denn, so macht es der Profi. Also eine Viertelstunde, bevor du ins Auto willst, dann schaltest du die Standheizung auf volles Rohr und wenn du ankommst, ja, dann ist das meiste von nicht Eis und Schnee wieder. Standheizung hat ja extra Batterie. Podcast-Hörer kennen die Story schon und ich will es auch nicht nochmal erzählen, aber ich hatte auch diesen Vorfall mit dem kleinen Guckloch im Auto, was zu einer Verfolgungsjagd mit der Polizei geführt hat. Also wahrscheinlich so eher im Schritttempo, aber sie sind mir von zu Hause bis zum Einkaufszentrum gefahren. Ach so, die haben dich verfolgt. Ich dachte umgekehrt. Ja, die haben mich verfolgt, ja. Weil sie der Meinung waren, dass das Fenster, wo ich durchgucke, nicht ausreicht, um das Auto zu bewegen. Das und René, die hatten recht. Ja. Nee, sie hatten nicht recht, bin vorher Panzer gefahren. Ich wusste, dass das ausreicht. Haben Sie denn das Periskop da oben nicht gesehen? Genau. Nee, das hatten sie in Frage gestellt, weil der Schnee auf dem Dach war ihnen auch zu hoch. Aber die hatten an dem Tag wirklich einiges zu meckern. Die waren nicht gut drauf, ne? Die Herren. Doch, die waren gut drauf. Genau. Ja, also, und René hat ja schon von seinem Kinoerlebnis berichtet. Du warst auch im Kino. Naja, mir ist dann so der Gedanke gekommen, es gibt ja noch mehrere Events außer ein Film gucken im Kino. Ne? Und da steht ja jetzt bald eins bevor, am Sonntag in einer Woche. Und René weiß es natürlich. Hörspielkino unterm Sternenhimmel. Nein, was ist immer Anfang Februar? Wo man ins Kino geht und keinen Kinofilm guckt. Richtig. Der Super Bowl. Da gibt es ja auch schon wieder ganz viel Werbung. Den kann man auch im Kino zum Beispiel. So untergegangen, steht dann schon fest, wer gegen wen spielt. Ja, das kann ich dir auch sagen. Die New England Patriots gegen Seattle Seahawks. Also Bayern München gegen BVB. Ja, sozusagen. Okay. Ne? Das nur nebenbei, aber ich wollte eigentlich berichten von meinem Feierabendkino. Und Gericht passt ja auch super dazu, weil wir haben den Film Mercy geguckt. Habt ihr den schon gesehen? Nein, nee. Worum geht's? Nein. Ist das ein Mercy? Internationaler Blockbuster? Es ist ein, ja, ich denke schon, genau. Ich kann kurz sagen, worum es da geht. Und zwar spielt der Film im Jahr 2029 in Los Angeles. Und ja, schwere Straftaten haben zugenommen in besonderem Maße und Raub und Mord gehören inzwischen zur Tagesordnung. Und eines Tages erwacht der LAPD Detective oder ein LAPD Detective, also Los Angeles Police Department, erwacht nach einer durchzechten Nacht festgeschnallt auf einem Stuhl in einem Gerichtssaal. Und jetzt hat er quasi 90 Minuten Zeit, seine Unschuld zu beweisen. Das Ganze ist sozusagen, dieses Gericht nennt sich Mercy. Also man muss quasi vor Mercy. Und das ist quasi eine KI-Richterin, vor der man da sitzt. Und man hat jetzt 90 Minuten Zeit, zu beweisen, dass man unschuldig ist. Und das klang eben ein bisschen wie Judge Dredd mit Sylvester Stallone. Ähnlich, ja. Aber sehr spannend gemacht, sehr fesselnd, muss ich sagen. Und hat uns super gefallen. Ne? Wenn man das nicht schafft, also es geht ja nach Wahrscheinlichkeit, ne? Ich glaube 80% muss man unterbieten, dann ist man entweder schuldig oder nicht. Und wenn man schuldig ist, gibt es einen tödlichen Schallimpuls, der direkt in dem Stuhl integriert ist. Und das war eine krasse Story und hat ordentlich Fahrt aufgenommen, also sehr zu empfehlen. Und ja, auch gerade, weil es Thema KI präsentiert wird, ne, kann man danach auch sich mal überlegen, ja, was ist eigentlich die Message des Films? Ne? Also sollte jeder mal gucken. Und solider 6,2 Score bei IMDb. Definitiv, ja. Ist, glaub, da stellt sich die Frage, hat der Minority Report damals mehr gehabt? Ja. Mit Chris Pratt aus Guardians of the Galaxy oder Passengers, auch ein sehr guter Film, nebenbei gesagt. Mhm. Genau. Genau, also, so viel zum Thema, meine Frage, ob es ein Blockbuster ist. Also es scheint ein amerikanischer Kinofilm zu sein. Und auch Amazon steckt da drin. Das heißt, er wird in Kürze sicherlich auch dann bei Amazon Prime zu sehen sein. No? Also kann ich empfehlen. Und Thema Kino halt, Feierabendkino, auch eine Anregung für alle. Gerne mal mit den Kollegen ein bisschen nach Feierabend soziale Kontakte pflegen. Echt zu empfehlen. Und wir waren im UCI Lux am Uberplatz in der Eastside Galerie. Und haben, glaube ich, 17 Euro für das Ticket bezahlt. Das war schon ganz schön heftig. Aber trotzdem. Echt, okay. Aber überrascht mich jetzt nicht so. Ja, die UCI-Kinos sind halt ein bisschen teurer. Ich hatte heute gerade erst gehört, in, ich glaube, in Weißensee war es, Kinofilm 8 Euro. Mhm. Ja. Aber wahrscheinlich selbstgedrehte Filme oder so. Ja, aber da hast du halt die so eine überdimensionalen Sitze. Das ist vielleicht auch noch ein Unterschied, aber nee, wie gesagt, kann ich empfehlen und irgendwie passend, ne, zum Thema Gerichtsverhandlungen, Kino. Also irgendwie haben wir heute gute Synergien. Muss ich mal sagen. Ja, ich weiß, du liebst ja Überleitung. Und du kannst ja auch perfekt rennen. Ich würde ganz kurz, was Organisatorisches klären. Ja. Jetzt ist ja gleich Pause. Ja. Große Pause. Milchpause. Wir könnten, weil Marc seine Raumschiff-Thematik ja im ersten Teil dieses epischen Podcast-Werkes platziert hat, mal diesen epischen Marc-Song nochmal spielen. Oder wir lassen es einfach. Ein Marc-Song? Ich weiß nicht, was er meint. Marc. Ja, können wir den noch immer spielen. Ihr könnt es auch gerne lassen, bitte. Natürlich haben wir den noch. Na, dann spielen wir den und ihr kriegt auch... Nein, einen völlig GEMA-frei. Ihr Warum seid nicht? Überstimmt. Wir klären das. ihr werdet es gleich merken, genau, ob der kam oder nicht. Ich würde vorschlagen, wir nutzen diesen kleinen Break jetzt, um eine Pause zu machen. Ja. Marc, deine Blase ist bestimmt schon wieder bis zum Anschlag voll. Nein. Oh, Überraschung. Tja. Ja, dann musst du wohl auf dem Platz sitzen bleiben, die halbe Stunde. Ich werde mir noch ein paar Süßigkeiten an den Platz holen und wollte nur sagen, wir werden die Pause für euch so erträglich wie möglich gestalten, indem wir euch sagen, wie ihr mit uns Kontakt aufnehmen könnt, weil Stefan hat diesbezüglich etwas vorbereitet. Und danach kommt der Song. Und dann hören wir uns wieder. Bis gleich. Irgendwas ist auch immer, der meiste Berlin-Podcast. Abonniert unseren Podcast bei Spotify oder Apple Podcast. Folgt uns bei Instagram unter dem Account podcast.iidi, schreibt uns dort eine Direktnachricht oder kommentiert unsere Beiträge. Oder besucht unsere Podcast-Seite im Web unter berlin-podcast.de. Hier könnt ihr das Feedback-Formular nutzen und findet zudem die vollständigen Shownotes zu allen Folgen. Wir freuen uns auf euer Feedback. seinem Fahrrad gleitet er durch das All. Es wird gesteuert durch einen Raspberry Pi. Er ist ein Stern- und Flottenkommandant und durch einen Podcast weltbekannt. Jetzt ratet mal, warum wir glücklich sind. Seine Mutter hat ein ziemlich schlaues Kind. Wirklich. Mark ist als Experte nur bei uns am Start. Und der hier geht direkt in euer Gesicht. Ihr habt ihn nicht. Mark. Für euch ist das ziemlich hart. Bitch. So, ihr habt jetzt schon das Vergnügen gehabt zu wissen, ob gerade der Song gelaufen ist, wir wissen es nicht. Aber lasst uns fortfahren. Stefan und ich haben in Abwesenheit von dir, Marc, schon mal besprochen, was jetzt noch alles so kommen wird. Während Marc zum Kühlschrank gelaufen ist und sich Schokolade geholt hat. Ja. Was soll ich denn da am Kühlschrank? Ach, schieb dir den Riegel auch rein, dann können wir reden. Schieb rein und sprech mal was dabei. Das ist so. Ja, komm, sauer. Nee, das kennen sie ja von Marc. Was soll ich denn am Kühlschrank? Ja. Genau, also Stefan, diese Geschichte, die dir da passiert ist, den Scam, dem du aufgesessen bist, das würde ich tatsächlich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal an. Ich habe eine kurze Frage an euch beide und eine zweite Frage, die können wir dann auch beim nächsten Mal klären und dann kommen wir zu den Sachen, die wir diese Folge noch zu Ende bringen. Mhm. Meine Frage an euch beide, in irgendeiner der letzten Folgen hattet ihr erwähnt, ihr wart zusammen in Basel und das wollte mir nicht aus dem Kopf. Könnt ihr ganz kurz, Marc, kannst du ganz kurz zusammenfassen, warum und wo und ja. Wieso und überhaupt? Und warum war ich nicht dabei? Es begab sich zu der Zeit, als Stefan und ich gemeinsam in derselben Firma wirkten. Ah ja. Wir taten das auf derart professionelle Art und Weise, dass wir sogar unter Vertrag genommen und dafür entlohnt wurden. Also wir waren einfach Arbeitskollegen. Die Firma wurde dann von einer anderen, größeren Firma geschluckt und dann hieß es irgendwie, ja, ihr müsst mal zu uns runterkommen und müsst euch mal den Konzern hier irgendwie angucken. Ah. Und dazu hatten wir einen Termin unten in Freiburg und wie kommt man da am besten hin? Na, man fliegt von Berlin aus nach Basel ins Dreiländereck zwischen Schweiz, Frankreich und Deutschland. Ja. Und ja, und das ist eigentlich schon die ganze Geschichte. Damals wahrscheinlich noch mit Air Berlin. Gab es ein Schokoherz. EasyJet war es, glaube ich, ne? Ach so, okay. Und passend dazu, ich habe gerade in meinen Google-Kalender geguckt, es war der 21. März 2013. Hui, das ist ja lange her, dass ihr euch daran noch erinnern konntet. Niemand kann sich daran erinnern, er hat das gerade abgelesen. Nein, aber ihr konntet euch ja offensichtlich an die Situation erinnern, sonst hättet ihr sie ja nicht erzählen können und so, dass naja, sowas vergisst du nicht, wenn du im Flugzeug nicht starten kannst. Das, aber das war absolut episch, ja. Weil die Sache, dass wir im Flugzeug saßen und da nicht wegkamen, das ist ja nur auch wieder die Spitze des Eisbergs, weil einer unserer damaligen Chefs, der hatte ja noch mehr Scheiße im Kreislauf, als die ganze Belegschaft sonst zusammen. Da gab es doch diesen berühmten Vorfall, dass er, während wir auf unserem Flug warteten, ging er an den Counter, an das Gate. Und das Gate, das war quasi irgendwie, also die Technik war offen. Das heißt, da war ein Mikrofon, das war an. Und da hat er dann einfach irgendwie sein Handy irgendwie angestöpselt und hat dann irgendwie Affengeschrei über dieses Gerät, über den halben Flughafen Ja, also das halbe Flughafengebäude irgendwie abgespielt. Die Affen sind los. Okay, warte, es hört sich gerade so an, als wenn ihr zu meinem Schutz einen Chef erfunden habt. Nein. Aber egal. Aber das war ja noch nicht das Beste. Ach so. Also, wir kamen dann irgendwann wieder raus aus dem Flieger, weil es dann hieß, ja, okay, ihr habt jetzt hier schon ein, zwei Stunden drin gesessen, aber die technischen Probleme lassen sich jetzt leider nicht auf die Schnelle lösen. Deswegen raus hier bitte wieder, alle zurück in die Flughalle und dann überlegt sich die Fluggesellschaft, was sie mit euch anstellt. Wir hatten diesbezüglich Glück, das heißt, wir bekamen auch tatsächlich eine Unterkunft für die Nacht und am nächsten Morgen konnten wir dann nach Hause, aber während wir dort im Flughafengebäude warteten, und es schon wurde spät und späterer, das heißt, die ganzen Geschäfte machten noch alle schon zu, und da war dann auch ein Bierstand. Und eben jener Vorgesetzte ging also zu einem dieser Bierstände und sagte, oh, gucken wir doch jetzt mal, ob der Zapfhahn hier noch irgendwie an ist. Und er war an. Das heißt, er ist einfach dahinter gegangen und hat für ein halbes Dutzend Leute da Bier gezapft, als gäbe es keinen Morgen. Der hat sich quasi selber entschädigt. Jo, aber es war auf der deutschen Seite. Also muss man ja auch dazu sagen, in der Schweiz wäre es vielleicht anders. Muss man nicht. Okay, ich erinnere mich jetzt auch, in welcher Folge ihr das gedroppt habt. Okay. Das war, wo ich über mein Flugzeugthema erzählt habe. Das passt immer dazu. Ich weiß nicht, ob ihr in das Video mal reingeguckt habt. Das ist in den Shownotes verlinkt. Also das Erlebnis, was Marc jetzt beschreibt, gibt es in Videoform aus München in den Shownotes zur letzten Folge. Ja, ja. Gut, nee, dann haben wir das geklärt mit Base. Den Scam, in den Stefan reingefallen ist, klären wir nächstes Mal. Mhm. Und meine zweite Frage, die ich jetzt noch hatte, die klären wir auch nächstes Mal. Ihr könnt euch ja schon mal darauf vorbereiten. Ich würde gerne ein Männerthema in der nächsten Folge mal ansprechen. Das geht ums Rasieren. Mhm. Wir bleiben bei dem... Nein, ich will nicht zu viel verraten. Es geht ums Rasieren und ich würde euch gerne mal dazu interviewen. Da bin ich ja gespannt. Ja. Stefan, du hattest ein anderes Thema, was wir jetzt noch platzieren wollten, weil es zeitkritisch ist. Zeitkritisch? Olympia. Ja, aber vor Olympia würde ich noch kurz eine Begebenheit beschreiben oder die ich erlebt habe. Nicht den Scam? Nee, nein. Okay. Und zwar. Der kommt erst nächstes Mal. Ja, genau. und zwar habe ich eine anwaltliche Beratung gesucht und habe dort von meiner Versicherung eine Anwaltshotline bekommen, bei der ich mich mal melden sollte. Und da ist ein Computer rangegangen, der sich mit mir eine ganze Weile unterhalten hat. Hallo, Stefan. Nee, ich glaube, das. Ich würde schon sagen, das war eine KI. Na? Du musstest. Kein Automat. Also, hi Stefan, ja, ja. Das ist eine richtig gute Frage, die du da hast. Und ich habe dazu eine Antwort. Nee, aber genau das ist der Unterschied. Ne? Man kennt ja diese Menüagenten von früher und mittlerweile hast du ja wirklich KI-Stimmen, die dann auch ein bisschen mehr im Hirn in Anführungszeichen haben. Ne? Und du musst es erst sagen, worum es geht. Beziehungsweise du kriegst ja immer so eine Fallnummer, ne? Die musst du da ansagen. Durftest du nur ansagen, nicht in die Tastatur eintippen. Falls das gehackt ist oder so, keine Ahnung. Okay. Und dann musstest du sagen, worum es geht, aber nicht in Stichworten, sondern als Satz formulieren, hat sie extra gesagt. Und sie hat es exakt so wiedergegeben und hat genau verstanden, was ich wollte. Und das Witzige war, da ging es halt um die Terminvereinbarung, weil ich kriege ja dann einen richtigen Anwalt, der mich zurückruft. Ne? Und sie hat erst zwei Vorschläge gemacht, wo ich dann gesagt habe, nee, passt nicht. Und dann dachte ich, na, wie viele Vorschläge macht sie noch? Aber beim dritten Mal hat sie dann gesagt, dann soll ich einen Vorschlag machen, hab das auch gesagt. Und da hat sie wiederholt, passt der Termin am so und so? Und ich so, perfekt. Und sie so, bitte mit Ja und Nein antworten. Ne? Und da habe ich gesagt, ja. Und ihre Reaktion war, perfekt. Das ist doch irgendwie, also ich habe mich verarscht. Ich hätte gesagt, erzähl einen Witz. Ja, genau. Ne? Ein Anwaltswitz. Aber war total witzig und hat auch gut geklappt. Zu dem Termin hat der Anwalt angerufen. Also ich hätte gesagt, sprich langsamer und höher. Das funktioniert bei den KIs richtig gut, wenn du diese Sprachassistenten hier von ChatGPT und so nutzt und dann sagst, sprich mal ganz hoch, wie Mickey Maus, muss man machen. Okay. Dann antwortet der wirklich aber so. Würde ich vielleicht nicht bei einer Anwaltshotline machen, weil ich glaube, die haben. Ach komm, ein bisschen Spaß muss sein. Nein, also lustige Begebenheit und weiß ja nicht, vielleicht habt ihr schon mal mit sowas zu tun gehabt. tue beim nächsten Anrufer so, als wärst du schwer vom Begriff. Genau. Beleidige mich jedes dritte, nach jedem dritten Satz. Genau. Ja. Oh Mann, oh Mann. Okay, jetzt hast du natürlich Türen aufgemacht. Mich würde jetzt echt brennend interessieren, warum du anwaltliche Hilfe brauchst und wieso du uns das da nicht mit ins Boot geholt hast. Naja, vielleicht später mal, wenn der Fall geklärt ist. Oh. Ja. Ich bin. Also mal sehen, vielleicht bin ich ja in der nächsten Folge gar nicht dabei. Das weiß man ja alles nicht. Ja. Na, ich nehme mal an, dass du nicht Beklagter, sondern eher Opfer bist. Mist, habe mich so leicht zu durchschauen. Nein, ich war jetzt weder Beklagter noch Opfer. Es ging einfach nur um sich rechtlich zu informieren in einem Fall, was so Sache ist. Und überhaupt mein Nachbar nicht mit hört dem ein bisschen laut Musik um 12 Uhr mittags und mich würde mal interessieren, was man da so machen kann. Vielleicht mal später, mal schauen. Na? Okay, alles klar, dann wollen wir dich hier nicht unter Druck setzen. Ja, Dankeschön. Dann lassen wir den Druck mal ab Richtung Olympische Spiele. Oh, seid ihr denn was schon, für eine Überleitung, schon ne? im Olympiafieber eigentlich? Gar nicht. Marc überhaupt nicht? Marc ist Wintersport, nein. Sport ist ja eh nichts für. Nee. Okay. Marc ist winterfest. Ja. Ich mag Sport, aber ich gucke wenig Sport. Also ich gucke irgendwie immer weniger Sport. Und es geht mir immer besser dabei. Ja, also wir haben für euch ein paar Informationen zu den kommenden Olympischen Winterspielen. Vielleicht könnt ihr die morgen im Büro oder beim Familienessen, könnt ihr vielleicht ein bisschen glänzen mit ein paar Smalltalk-Themen. Ja, verstehe. Genau. Also wisst ihr denn, wann die Olympischen Winterspiele sind und wo vor allen Dingen? Nein. Im Schnee? Ja. Also, die sind in Italien, in Mailand, man hat es nicht für Möglichkeiten, und in Cortina. Ne? Und das ist auch eine Besonderheit, weil zum ersten Mal gibt es zwei Städte als Gastgeber bei den Winterspielen. Und zum dritten Mal ist es Italien. Wusste ich auch noch nicht. Wusstet ihr denn oder wisst ihr, wann die ersten Olympischen Winterspiele stattfanden? Was schätzt ihr denn? Nein. 1917. Oh, fast. Später. Also 17 kann ja nicht sein, würde ich denken. Da war der Erste Weltkrieg noch nicht vorbei. Nee. Das ist richtig. Muss man nach der Zeit, 1924 war es. In Chamonix. Okay. Und das war damals noch eine olympische Wintersportwoche oder eine internationale Wintersportwoche. Ne? Was ich auch interessant fand, ist ja heute immer ein Thema, anfangs gab es Frauendisziplin nur im Eiskunstlauf. Ach, das war die Zeit, wo man Eiskunstlaufen läuft? Hä? Das war von Anfang an dabei, ab 1924. Nee, weil wann läuft Eiskunstlaufen im Fernsehen? Eigentlich doch nie. Doch. Außer Olympia, oder? Weltmeisterschaften, was? Europameisterschaften. Ach so? Gibt's alles. Okay. Ja. Ja, haben wir früher ganz viel geguckt. Ihr bestimmt auch. Warum? Nein. Sind die jetzt aktuell, die Olympischen Spiele? Ja, weil die beginnen ja jetzt am Freitag vom 6. bis 22. Februar sind die. Okay, das ist der Grund, warum nämlich die Eishockey-Liga, die DEL, aktuell keine Spiele pausiert, veranstaltet. Ja, weil natürlich auch Eishockey. Weil Eishockey ist olympisch. Richtig, ne? Wer hätte es gedacht? Absolut, ne? Ich hatte hier noch ein... Komm, wir machen jetzt, jeder sagt eine olympische, winterolympische Sportart. Eine winterolympische Sportart. Der Reihe rum. Ich fange an, ich sag Eishockey. Ja. Curling. Stimmt. Wirklich? Ja. Sicher. Cool. Curling ist cool. Ja. Skispringen. Ganz klar. Dann sage ich Eiskunstlauf. Biathlon. Ja. Stimmt. Slalom. Ich sage Eisschnelllauf. Ja, logisch. Skeleton. Was ist Skeleton? Oh, das ist eine coole Sportart, finde ich. Was ist das? Das sind Skeleton so die, ist Schlittenfahren, aber in einer Bobbahn. Und Skeleton, glaube ich, ist die Variante, wo du mit dem Kopf zuerst runterfährst. Ach, das ist hier Irrsinn, mit Schlittenfahren. Dann sage ich sage Bobfahren. Ja. Welche Bobfahren? Zweier Bob. Genau. Ich meine beide. Und dann gibt es doch noch diese, wo du in so einer kleinen Arena irgendwie zu viert immer rumrennen musst. Ist nicht Eisschnelllauf, sondern so eine abgewandelte Variante. Wo auch Hindernisse hier, Hügel dabei sind. Was? Mit Schlittschuhen? Aber wie heißen die? Ach, der Name fällt mir nicht ein. Aber ihr wisst, habt bestimmt Bilder im Kopf, könnte ich mir vorstellen. Nein. Ich sag Eisbaden. Was es nicht mehr gibt, ist Eisbaden. Das ist keine olympische Disziplin. Was es nicht mehr gibt, ist Schlittenhunderennen. Das wäre, glaube ich, auch nicht mehr zeitgemäß. Was, gab's das mal? Ja, das gab's. Einmal. Ich weiß, warum es das nicht mehr gibt, weil es keine Eskimos mehr gibt. Hat schon jemand Langlauf gesagt? Skilanglauf. Skilanglauf. Ja. Naja. Skifliegen hatten wir das schon. Skispringen. Hatten ja, Skifliegen ist was anderes. Echt? Was ist der Unterschied zwischen Skispringen? Skifliegen, da fliegst du weiter und länger. Richtig, ja. Großschanze. Die Schanze ist anders, oder was? Der andere ist länger. Ja. Na toll, ey. Das ist schon ein Riesenunterschied, ne? Was gibt's denn noch? Ist es... Also das ist, ganz ehrlich, das klingt jetzt nicht so spektakulär. Gibt es irgendwie Schneeballschlacht oder so? Schneeballschlacht? Nee. Also es gab mal, kurioserweise, eine Sportart, wo sich Skifahrer von pferdelosen Gespannen ziehen lassen haben. 1928. Von pferdelosen Gespannen? Muss man sich mal vorstellen. Naja. Wer zieht dann? Ein Motor statt ein Pferd. Sozusagen, genau. Ne? Also kann, okay. Aber natürlich auch gab es auch die Variante mit Pferden und Reitern. Es gibt doch noch diese, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, wo sie mit Motorrädern im Kreis fahren auf einer Eisbahn. Ja. Stefan weiß bestimmt auch nicht, wie das heißt. Dann ist es Ice Speedway. Genau, Speedway. Ist das nicht, ne, olympisch? Ja. Gibt es denn noch irgendwelche olympischen Sportarten? Die reichen doch. Ja, aber mich würde jetzt mal interessieren, ob es irgendwas also, gibt, was man kennt. Nordische Kombination. Rodeln zum Beispiel. Ne? Schneemann bauen. Rodeln ist dann wie Skeletten, nur dass da die Füße vorne sind. Ja, genau, da unterscheiden die sich. Und das gibt es auch ein Einer- und ein Zweier-Rodeln. Zweier-Rodeln sieht ziemlich sexuell aus, weil da liegen sie quasi übereinander auf dem Rodelschlitten. Liegen die da? Ja, warte. Natürlich. Das muss ich jetzt überprüfen. Musst du mal Bilder suchen. Ski-Freestyle gibt es noch, ne? Ja, und dann hier Snowboarden. Also wirklich, wartet. Rodeln Zweier. Das Rodeln kann man Zweier mal googeln. Bildersuche. Es sieht wirklich sehr... René kommt wieder aus dem Muster. Wie kann man so weltfremd sein? Also René kommt, glaube ich, jetzt Olympia, würde ich sagen. Oder? Er ist kurz davor. Ja. Wir haben ihn gleich. Gleich so haben rein. Wir gleich haben wir ihn. Ne? Oh Mann, ey. Aber ich habe wirklich das schlimmste Bild gerade erwischt. Da ist so viel falsch an diesem Bild. Es gibt eine neue Sportart, nämlich Skibergsteigen. Ach. Ja. Okay. Ganz kurz, zur Auflockerung der Runde. Wir können gleich das Thema fortsetzen. Ich würde einmal gern meinen Bildschirm teilen. Mhm. Und ihr reagiert bitte nicht mit Worten, sondern ihr guckt euch einfach nur das Bild an. Und aber wir müssen es ja beschreiben für unsere Zuhörer. Es wäre schön, dass ihr nicht dabei lacht, aber... Das ist Werbung. Ja, sorry. nach der hat er nicht bezahlt. Ja. Ja, so sieht es aus. Warum sieht das mehr als sexuell aus? Ich weiß auch nicht. Und es ist doch ein Mann, oder? Ach so. Ja, jetzt verstehe ich, was du meinst. Gut. Okay, der wir vergessen Mann das sieht ganz wie ein Eunuch aus. Ja. Wir vergessen es ganz schnell. Googelt es selber, es lohnt sich. Eieieiei. Gut. Gut. Ernstes Thema wieder, wo wir stehen geblieben. Eine kuriose Geschichte können wir abschließend noch sagen. Nämlich auch am Anfang 1924 war es so kalt, dass den Kampfrichtern die Finger einfroren beim Eisschnelllauf und da haben sie zu spät die Stoppuhren gedrückt. Krass. Und so, deswegen hat ein Außenseiter gewonnen. Ups, ja. Betrug. Sowas gibt's alles. Also, ja, vielleicht findet ihr Zeit, die Olympischen Spiele zu gucken, weil es ist ja immer ein Highlight auf jeden Fall. Naja, ich weiß gar nicht, ob das jemand. Das liegt im Auge des Betrachters, Stefan. Das würde ich hier nicht so pauschal droppen. Das ist also für mich ist das grundlangweilig. Wie mit jedem Hobby. Curling ist cool, finde ich. Ja, finde ich auch cool. Coole Sportart. Ist wie Billard, nur anders. Dass man da nicht auf dem Tisch rummobbelt. So ist komplett anders. Hat überhaupt nichts damit zu tun. Na gut, nicht ganz. Vielleicht. Nicht ganz, ja. Na? Okay. Ja, sehr schön. Dann habt ihr noch eine schöne Anekdote? Nee. Nicht? Noch eine. Wie habt ihr den Streik überstanden gestern? Ich möchte mich dazu nicht äußern. Im Homeoffice, genau. Aber gibt ja leider viele, die kein Homeoffice machen können. Die, ja. Zum Beispiel Busfahrer. Ja. Oder Straßenbahnfahrer. Busfahrer können kein Homeoffice machen. Die leer durch die... Ja, ja, also ich finde, die BVG-Mitarbeiter, die tun mir ganz besonders leid, weil nicht nur, dass sie nicht noch Geld kriegen und nicht noch Urlaub haben, nee, jetzt durften sie den Tag, ja, wo gestreikt wurde, durften sie nicht mehr mit ihren warmen Bussen rumfahren, mussten sie in der Kälte draußen rumstehen. Und das bei den Temperaturen, darüber spricht keiner. Ich möchte nur mal erwähnen, es war erster Ferientag. Ja. Also auch ein schönes, langes Wochenende für den einen oder anderen. Auf jeden Fall, ne? Und natürlich aber witzig, dass Straßenbahnen leer durch die Stadt fuhren. Ja. Nicht nur in Berlin, sondern ja, deutschlandweit. Es ist einfach, naja. Gut. Damit die Oberleitungen da nicht einfrieren wieder. So sieht's aus, ne? Gut, ja, wir schauen, was da noch kommt. Und ich habe so das Gefühl... Was soll da schon kommen? Da kommt noch was. Das wird nicht der letzte Streik gewesen sein. Oh Mann, ey, ich habe doch keinen Bock auf den Scheiß, ja, wirklich. Echt mal. Könnt ihr nicht woanders streiken? So ist es. Achtung, Achtung. Nein, ist jetzt... René wird politisch. Wir werden diese Sendung also mindestens 2 Minuten kürzen müssen. wie war der Streikspruch hier mit der starke Arm und dann rollt nichts mehr? Was? Oh, komm. Ich fürchte. Eine komplette Folge, die hat sich diesem Thema gewidmet. Ja, wir streiken. In den Shownotes verlinkt. Der Podcast wird bestreikt. Streik, ja. Genau. Rollt starker Arm. Das war der Spruch gewesen. Aber weil ich ihn so wichtig finde: Alle Räder stehen still, wenn der starke Arm das will. So ungefähr war es. Ist das von Wieselski? Das ist was völlig anderes. Nee. Ich glaube, das ist nichts anderes. Ich glaube, das ist so dieser Urstreikspruch aus dem Ruhrgebiet oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber egal. Hört euch alle Räder stehen still, wenn der starke Arm das will. Genau. Verstehe. Gut, dann würde ich sagen, wenn wir schon mal bei lustigen Dingen sind, ziehen wir jetzt gleich durch mit lustigen Sachen. Absolut. Was meint ihr? Ja, gute Idee. Marc überlegt noch. Letzte Chance. Ja, ich notiere mir gerade noch kurz was, weil wir haben ja gesagt, wir müssen unbedingt notieren, worüber wir uns hier unterhalten haben. Damit ich habe mir alles aufgeschrieben. Ich auch, also, ich auch. Sehr gut, also Hausaufgabe gemacht. So kenne ich euch ja gar nicht. Ja, wirklich mal. So, okay, ich erzähle euch mal was Lustiges. Ich habe heute Witze ausschließlich aus der Kategorie harte Witze schwarzen Humors. Okay. Hey. Dürfen wir die überhaupt erzählen? Ist mir egal. Gut, ist ein Wort. Runde 1. Ich verstehe überhaupt nicht, wie man beim Biathlon Zweiter werden kann. Man hat doch schließlich ein Gewehr. Mhm. Bitte lachen Sie jetzt. Ja, okay. Ich habe einen DDR-Witz. Kommt man zum Zeitungskiosk und sagt, ich hätte gerne ein neues Deutschland. Darauf flüstert der Verkäufer, ich auch. Ja. Dachte, der war schon zu Ende. Ja, war er noch gar nicht. Man munkelt in manchen Bereichen, dass der sehr aktuell ist, der Witz, aber sehe ich nicht so. Hier einer für René. Wenn Faulheit eine olympische Disziplin wäre, dann wäre ich Vierter. Denn dann bräuchte ich nicht mit aufs Podest. Ja, kannst du den Treppen steigen. Sehr gut. Runde 2. Er und sie stehen in der Küche, kommt der kleine Leon dazu und sagt, ach Mama, ach Papa, ich hab euch ja so lieb. Darauf der Mann, ohne Gentest, ich bin immer noch der Hans-Dieter für dich. Ja. Meine Frau wollte unbedingt, dass wir mal Doktorspiele ausprobieren. Ratet mal, wer seit 2 Stunden im Flur sitzt und darauf wartet, aufgerufen zu werden. Klassiker. Echter Klassiker. Chuck Norris gewinnt bei Olympia alle Medaillen, indem er nicht antritt. Die werden auch nicht so alt wie Chuck Norris. Die werden auch nicht witzig, vor allen Dingen. Runde 3. Okay. Dü, dü, dü, dü, dü. Ach, den kennt er bestimmt auch. So, sagt der Doktor, ich verschreibe Ihnen am besten mal Moorbäder. Aber ich habe schon eine wahnsinnig schlimme Krankheit, wie Sie mir gesagt haben. Und da hilft es auch? Naja, ich sag mal so, Sie gewöhnen sich wenigstens schon mal an die feuchte Erde. Hm. Okay, kleine Weisheit schon vorweg. Wer billig kauft, kauft zweimal. Hm. Ich im Supermarkt, wenn Bier im Angebot ist. Genau so. Jetzt kommt ein alter Suchschraube. Kommt ein Olympia-Witz nochmal zum Thema Hammerwerfen. Der ist ein bisschen länger, also Geduld, lehnt euch zurück und hört zu. Ein Amerikaner betritt den Kreis, dreht sich, rotiert wie wild und schleudert den Hammer. Und neuer Weltrekord, 150 Meter. Der Reporter rennt sofort auf ihn zu. 150 Meter, unglaublich neuer Weltrekord. Wie kann das sein? Der Amerikaner, ja, weil my father war ein Holzfäller. And my grandfather, he was auch ein Holzfäller. And das gibt solche Muskeln. In dem Moment wirft ein Russe. Er dreht sich um, rotiert und schleudert den Hammer. Und wieder Weltrekord, 200 Meter. Der Reporter sofort zu ihm. 200 Meter, unglaublich, Mensch. Neuer Weltrekord, wie kann das sein? Der Russe, ja, mein Vater, der hat in Mine gearbeitet, in Sibirien. Und mein Großvater, der hat auch in Mine gearbeitet, in Sibirien. Und das gibt Muskeln. In dem Moment wirft ein Ostfriese. Er dreht sich, rotiert und schleudert den Hammer. Und wieder Weltrekord, 350 Meter. Der Reporter eilt sofort zu ihm hin. 350 Meter, unglaublich, neuer Weltrekord. Und noch von einem Ostfriesen hat man ja noch nie was von gehört. Wie kann das sein? Der Ostfriese, ja, mein Vater, der war arbeitslos. Und mein Großvater, der war auch arbeitslos. Und sie haben mir immer beide gesagt, wenn dir jemand einen Hammer in die Hand drückt, dann wirf ihn bloß weit weg. Ja, sehr gut. Die Hebamme sagt dem Vater, Ihr Kind, schauen Sie mal, das kommt ganz nach Ihnen. Ach, sagt der Vater, das sahen Sie doch bestimmt bei jedem. Na, nicht ganz. Bei den anderen sah ich, das Kind ist hübsch. Mhm. Nee, du musst zuhören. Ach, und die ist eingefroren. Der hat wieder kein Internet. Ach ja, Deutschland im Jahr 2026. Ja, ja, ja. Vielleicht erwacht er ja gleich. Siehst du, Marc, ins Weltall können wir fliegen, ne? Aber hier im Internet. Genau, das ist auch eine meiner Lieblingswitzkategorien. Die beginnt immer mit: Die Leute können, wie heißt das? Die können Leute zum Mond schicken, aber ja. Sie erfinden nichts gegen Schnupfen. René hat kein Internet. Denkt dir so was das aus. Ja. Ah ja, jetzt ist er rausgeflogen. Nu ist er ganz weg. Ja, ich kann noch zum Abschluss, da ist er ja wieder, René lebt. Naja, also lebt ist jetzt übertrieben. Ja, ich habe gerade aus dem Fenster geguckt, ob möglicherweise ein Bagger das Kabel erwischt hat, aber ist nichts. Hat er schnell wieder geflickt, ja. Also ich hätte jetzt noch zum Abschluss, wir haben ja neulich mal so diese demotivierenden Kalendersprüche als Thema gehabt, ne? Sehr gerne, ich kann es ja wieder gut machen. Also und, hau raus. Und ich habe zwei gefunden. Der eine ist, du gibst immer dein Bestes, was ziemlich peinlich ist. Ja. Und hier für Marc auf Englisch, you can achieve anything that doesn't require skill or knowledge. Ja, das ist auch gut, ne? Und ich hatte neulich eine Nachricht an meinen Chef geschickt, dass ich komme, hallo Chef, ich kann wegen BVG-Streik heute nicht ins Büro kommen, und dann kam als Antwort, danke. Auch gut. Finde ich gut. Ja. Okay. Ich habe eine Weisheit, komm. Ja, hau mal der Kalenderspruch für Februar, wir erinnern uns, Januar war, träume nicht dein Leben, sondern halt einfach dein Maul. Mhm. Und jetzt ist der Februar da und da heißt es, denk nicht immer nur an das, was du nicht hast. Denk auch mal an das, was du nicht kannst. Ja. So, das bedeutet, Marc hat sich tatsächlich diesen Kalender gegönnt. Nee, ich glaube, das ist der Kalender von Epic. Genau, den ich von René geschenkt bekommen habe. Ja, ich liebe ihn. Ja. Und ich komme jetzt mal mit einer ernsthaften Weisheit hier um die Ecke, damit jetzt hier nicht nur Quatsch in eurem Kopf hängen bleibt, sondern wir enden was Ernstes. Mit was Ernstem. Ein gutes Ergebnis ist besser als kein perfektes Ergebnis. Naja. Was, naja. Doch, fand ich gut. Fand ich gut. Gut, Jungs und Mädels, ja. Liebe Zuhörer. Sind wir schon wieder durch, Mensch. Berlin. Das ging ja schnell. Deutschland. Wir sind durch. Ja. Und wir machen es kurz und schmerzlos, weil wir hören uns ja schon in 2 Wochen oh, wieder. Oh ja, sehr gerne. Deswegen, schön, dass ihr dabei wart. Habt einen schönen Februar. Das war Folge 183 vom Meister. Habt eine schöne Restwoche. Auf jeden Fall. Na? Also, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tati. Und hier sind die Outtakes. Es ist 20.07 Uhr. Einige ja. von uns sitzen ja schon seit 7 Minuten und warten. berlin-podcast.de. Erst die Stadt und dann das Ding. Meine Lieblingswebseite. Ja, dass du die noch aufrufen musst, die musst du automatisch im Browser kommen. Erst meine Startseite. Dann würde ich doch mal sagen, legen wir los. Die Uhren sind synchronisiert, die Aufnahmen laufen. Meine sie wir gut können aus? Ja nochmal alle klatschen. Nein. Nee, dann wecke ich meine Nachbarn, das wollen wir nicht. Ist ja schon so gut. Spät. Dann geht's los, okay? Dann geht's los. Okay. Marc, von dir auch ein Go? Marc, von dir auch ein Go? Go! Go! Go. Herzlich willkommen zu einer Herzlich neuen willkommen Ausgabe. Zu einer neuen. Achso. Nee, du musst es nicht. Gut. Aber dieser Mann ist hier der Eins. Nee, halt, ich muss es nochmal sagen. Tut mir leid. Kein Problem. Ich bin Stefan und ich. Nee. Ach, scheiße. Ich fang nochmal an. Wer bist du dann, wenn du nicht Stefan bist? Ihr Frau, ihr Mann stehen in der Küche, kommt ihr kleiner Sohn dazu und sagt: Ach, Mama. Ach, Papa, ich hab euch beide ja so lieb. Darauf der Mann, also ohne Test bist du für mich immer noch hier falsch erzählt. Also, verstehst du? Ohne den Test bin ich für dich immer noch Hans-Dieter. Nicht der Papa. Mhm. Ach, den müsste man eigentlich rausschneiden und nochmal erzählen. Mach mir eine Stulle. Dann, was hatten wir denn heute für Themen? Er hat mir doch nichts aufgeschrieben. War gelogen, damit ich gut dastehe. Nein, ich habe mir Warte, natürlich ich helf dir, Stefan. The Jury Experience. Distant Worlds 3. Handball. Grill. Super Bowl. Genau. Mercy. Kino. Basel. Ja. Anwalts-KI. Distant World Tour habe ich mir aufgeschrieben. Gut. Ja, so klingt mein Lachen, wenn ich nicht ganz gesund im Kopf bin. Ich habe heute die Schule abgeschlossen. Ja. Stefan, 96, Hausmeister in. Genau. Willkommen zu einer neuen Folge. Jetzt heißt es wieder Citius, Alitus und Fortius. Schneller, höher und stärker. Ist ja wie beim Super Bowl. Nee. Da hat er nicht mitgerechnet. Damit habe ich nicht gerechnet. Nein, pass auf, dann endest du damit, Marc, und ich gehe mal dazwischen. Okay, dann wird das vom Spannungsbogen etwas. Ich mache nach Stefan. Ja, muss jetzt aber sitzen, Leute. Kann es nicht, also Marc, kann es ich nicht habe gemerkt, dass Marc seinen Text jetzt nicht so aufwendig ist. Also er wird das ein zweites Mal hinbekommen. Weniger ist mehr. Ja, ist sehr gut, das ist gut. Willkommen zu einer neuen Folge. Jetzt heißt es wieder Citius, Alitus, Fortius. Also schneller, höher und stärker. Und außerdem nimmt uns Marc mit in die unendlichen Weiten des Weltalls. Also fast so wie beim Super Bowl. Wow. Wow. Gut. Deckel Mann, drauf. Endlich mal nach dem zweiten Mal bei euch. Katze zu, Affe tot. Ich glaube zu, Affe tot. Immer nur meckern, meckern, meckern. Das könnte so, jetzt muss man so richtig Aufnahme Knopf stoppen und exportieren. So sieht's aus. Stopp.